of mute and toe of frog, wool of bat and tongue of dog, adder's fog and blind worm's sting, lizard's leg and howlet's wing, for a charm of powerful trouble, like a hell bros boil and bubble, liver of blaspheming Jew, gall of goat and slips of hue, silver than the moon's eclipse, nose of Turk and Tartar's lips, finger of girl-strangled babe, ditch delivered by a drip, make the gruel sink and slip. Together. Repeat. We believe. Repeat. We believe. Repeat. We believe. Repeat. We believe. Everybody, let's believe we're in this together. Der Regen tröpfelt, ich sitze auf meinem Balkon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wohlfühlen soll. Dazu sind diese Balkons einfach zu öffentlich. Die Öffentlichkeit geht zum Garten hinaus, immerhin. Und der Garten ist sehr schön. Vom Balkonhaus habe ich einen Einblick in alle anderen der rückwärts gelegenen Balkone. Und alle anderen in meinen. Das wäre nicht so schlimm, außer ich sitze da. Ja, Nachbarschaft. Nachbarschaftlich. Nachbarschaftlichkeit. Kontrollgemeinschaft von als Gleiche postulierten. Bäh. Das leitet natürlich zu den Gemeinschaften der Gleichen über. Und darüber denke ich jetzt schon seit 3 Tagen nach. Also jetzt nicht im Sinne einer egalitären Gemeinschaft, einer Gruppierung ohne internes Machtgefälle, sondern eine Identitätsgemeinschaft, eines durch geteilte Gruppenidentität geschaffenen Zusammenhalts, eine Gruppierung, die gruppeneigene Wahrheiten ausgibt, verbindliche Wahrheiten. Und selbstverständlich ist die Gemeinschaft dergleichen alles andere als egalitär, sondern entschieden hierarchisch. Ich rede also über genau das trostlose Arrangement, jenes allerhäufigste geläufige Muster der allermeisten sozialen Zusammenhänge, auf allen Seiten welcher imaginärer Grenze auch immer. Die Hausgemeinschaft eines Mietshauses ist eher eine Gemeinschaft von als gleiche Postulierten, weil die Identität dieser Gemeinschaft etwas so Fragwürdiges und Konstruiertes ist. Im speziellen Fall wüsste ich noch nicht einmal mit Sicherheit zu sagen, wer Boss ist. Lord have mercy. People are worshipping a new singles bar. People are worshipping a women's march. People are worshipping sunglasses and orgasms. People are worshipping F.A.O. Schwartz. People are worshipping anything. People are worshipping the six-pack. People are worshipping questions you can't answer. People are worshipping Big Macs. All around us, as far as I can see, people are trying not to mind too much, not to be afraid. This takes a great deal of effort, and we don't know nearly enough. And you'll never know what you most long to know. Most of us will never know what's happening. What's happening. Ich hatte einen Traum, der immer wieder kam. Das ist der Bauchnabel, der kontrolliert das Immunsystem, welches verwirrt die Baustelle, die sich versteckt in der Achselhöhle, aus der aufsteigen die Immobilienblasen, die so tun, als wären sie Gedanken.